Was Gehirne nicht leisten können. Über Millionen Jahre haben Menschen alles, was sie sich merken mussten, in ihren Gehirnen gespeichert. Als sie jedoch anfingen, große Königreiche aufzubauen, stellten sie fest, dass ihre grauen Zellen überfordert waren. Das menschliche Gehirn vermag Faszinierendes zu leisten, aber es hat seine Grenzen. Erstens, es kann nicht beliebig viele Informationen speichern. Und genau das wurde zum Problem. In den neuen Königreichen gab es nämlich unendlich viele Informationen, die die Menschen im Kopf behalten mussten. Viel zu viele. Du kannst dir natürlich leicht merken, welche Sachen dir und welche deinem Bruder gehören. Und wer wo in deinem Klassenraum sitzt, weißt du auch. Aber in einem Königreich mit Millionen Weizenfeldern konnte niemand im Kopf behalten, wem welches Feld gehörte, wer seine Steuern schon bezahlt hatte und wer noch nicht. Und ohne diese Informationen konnte ein Königreich leider nicht funktionieren. Zweitens, mit dem Tod eines Menschen stirbt natürlich auch sein Gehirn. Selbst wenn irgendein Genie sich all die Weizenfeldbesitzer und Steuerzahler hätte merken können, wie wäre es nach dem Tod dieses Superhirns weitergegangen? Und drittens, besonders wichtig, über Millionen Jahre hatte sich das menschliche Gehirn darauf eingestellt, nur ganz bestimmte Informationen zu speichern. Um zu überleben, brauchten Jäger und Sammler vor allem Pflanzen- und Tierkenntnis. Sie mussten im Kopf haben, dass man im Herbst leckere Nüsse fand, im Winter besser nicht in Höhlen ging, weil dort Bären schliefen, und im Frühling die Bienenstöcke in den Sträuchern am Fluss plündern konnte. Außerdem mussten sie sich alle möglichen Details über die Leute merken, mit denen sie umherzogen. Ihre Gruppe. Sie mussten wissen, wer gut auf Bäume klettern und wer gebrochene Knochen schienen konnte. Denn wenn man von einem Baum fiel, war es natürlich ratsamer, sich von der Heilerin verarzten zu lassen als vom Kletterer. Auch war es nützlich zu wissen, wer freundlich und wer mürrisch war, um nicht an den Obermuffel zu geraten, falls man mal Hilfe brauchte. Über Millionen Jahre entwickelte sich unser Gehirn also zu einem Speicher von Tier-, Pflanzen- und Menschenwissen. Deshalb kannst du dir heute spannende Details über Tiere so gut merken. Und du brauchst nicht eine Sekunde darüber nachzugrübeln, mit wem du befreundet bist und mit wem nicht. Doch als die Menschen Königreiche erschufen, mussten sie sich plötzlich eine ganz neue Art von Informationen merken. Zahlen. Magst du Zahlen? Macht dir Mathe vielleicht sogar Spaß? Einige Kinder sind richtige Mathe-Fans. Ihnen gefällt es, dass in der Mathematik alles so schön geordnet ist. Andere stöhnen schon beim Gedanken daran. Wenn du ihnen jedoch eine Tiergeschichte vorliest, sind sie sofort Feuer und Flamme. Oder wenn du ihnen ein Buch über ein Mädchen gibst, das sich für ihre Freundin einsetzt, die gemobbt wird. Mathebücher dagegen würden sie niemals freiwillig anrühren. Und das gilt nicht nur für Kinder. Auch viele Erwachsene gehen Zahlen lieber aus dem Weg. Denn über Millionen Jahre kamen Zahlen in ihrem Leben nicht vor. Kein Jäger und Sammler hat sich je gefragt, Moment mal, wie viele Feigen hängen wohl durchschnittlich an den Feigenbäumen der Savanne? Das Gehirn war deshalb lange Zeit auf das Speichern von Zahlen gar nicht eingestellt. Doch mit dem Aufkommen von Königreichen mussten sich die Menschen plötzlich haufenweise Zahlen merken. Wie viel Land besitzt die und die Person? Und wie viele Kühe? Wie viele Enten? Wie viele Steuern muss sie zahlen? Bei Millionen von Untertanen machte das Millionen von Zahlen. Wie um alles in der Welt sollte man die alle im Kopf behalten?